Du bist es denn nicht versteht, du Wichser. Ja, du kleiner Schreibtischtäter. Nicht ich, nicht ich. Nein, du bist der Verräter. Mir ist egal, was du über mich erzählst. All die Lügen, all die Lügen. Du dummes Arschgesicht, denn niemand hat dich lieb. Also geh und erzähl's deinem Schwiegerer. Der ist genauso schwul wie du. Deiner Mama, du Bastard, und versteck dich da. Du Bastard, du kleiner Internet-Terrorist. Ja, jeder weiß, dass du Scheiße bist. Wirklich jeder. Mir ist egal, was du über mich erzählst. All die Lügen, all die Lügen. Gesicht, denn niemand hat dich lieb. Also geh und erzähl's dein Friseur. Der ist genauso schwul wie du. Erzählt all die Lügen, all die Lügen. Du dummes Arschgesicht, niemand hat dich lieb. Also geh und erzähl's dein Friseur. Der ist genauso schwul wie du.